Schönen guten Tag, hallo. Wir haben uns heute hier versammelt, um es mal ein bisschen gemütlicher angehen zu lassen und an so kulturell wichtigen Feiertagen, wie wir die Tage angehen, uns besinnlich zu treffen und ja, hallo. Hoffentlich mit So. Ton. Jetzt. Ja, Ton ist schon Ja, da. also. Tut uns Ah, leid ja. für die Verzögerung. Und wir hatten schon so schön eingeleitet eigentlich. Und schon so viele tolle Sachen Ja. erzählt. Ja, verdammt. Also Pool war schon verschlossen, Wir dachten uns, dass wir euch dieses Jahr zeigen, wie das ist, wenn wir uns gar nicht darauf vorbereiten und einfach nur labern, wie uninteressant das dann wird. Aber so der Müßiggang am Weihnachtstage, das ist ja Pflicht, so ein Stück weit. Also, ich Oh. bin schon ganz voll gefressen. Ich habe vorhin Hotpot gegessen und davor Käse gefuttert. Was ist Hotpot? Hotpot, das ist so ähnlich wie Fondue, aber mit Suppe. So, also du hast kein Fett in dem Pot, sondern halt Suppe. Und dann schmeißt du da Sachen rein, so Pilze und auch Salatstückle und klein geschnittenes Fleisch und dann tust du das raus, sieben und dann futterst du das mit so einer Erdnusssoße. Ist sehr lecker. Oh. Ein Topf oder Stew. Ja, was macht ihr so an Weihnachten? Habt ihr groß was geplant? Familie, Eltern oder ähnliches? Bisschen, klar. Schwester und so. Ja, ich bin auch verpflichtet, die ganzen Feiertage herumzufahren. Dabei würde ich viel lieber irgendwie auf der Couch liegen und irgendwie ein paar Weihnachtsklassiker im Fernsehen gucken, ausnahmsweise mal das Fernsehen anmachen. Da hat es ja irgendwie die einzige Zeit ist, zu der Spielfilme laufen. Bist du noch nicht im Alter, in dem Alter, wo sie zu dir kommen? Kumpel meinte, irgendwie seine Kinder sind jetzt alle so alt, dass er nicht mehr rumfahren muss oder so, sondern die kommen alle zu ihm. Nee, ich Junge, ich gehöre. kann so genau lässt sich bedienen und fährt wieder nach Hause, sowas. Das wird bei mir wohl eher nichts mehr, würde ich sagen, mit Kindern, die zu mir kommen. Aber dafür hab ich ja genug andere Leute, mit denen ich rumhängen kann. Die kann ich mir sogar aussuchen, im Gegensatz zu eventuellen Kindern. Nee. Heißt der Typ da jetzt? Krampus? Der Krampus, das ist der österreichische Knecht Ruprecht, so Das ungefähr. ist doch noch okay. Er verprügelt die Kinder. Und das führt zur preußisch-autoritären Erziehung. Das hat uns in den Krieg gestürzt. Deswegen sollte das verboten werden. Wir müssen den Krampus endlich überwinden und eine bessere Erziehung an den Tag legen. Für die Menschheit ist das wichtig. Ja, das gab ja wirklich jetzt so eine Geschichte, ne? Dass Knecht Ruprecht halt den Kindern droht und dass man Kindern überhaupt nicht drohen darf. Da habe ich mich dann auch gefragt, was sind das für Politiker? Haben die überhaupt? Also ich habe keine Kinder und ich weiß, dass man Kindern manchmal drohen muss. Ja, vor allem, ist das doch keine richtige Drohung? Der droht dir damit, dass du keine Bonbons kriegst oder so. Und hinterher kriegst du doch für dich. Also, Knecht Ruprecht, jedenfalls war das immer so bei uns. Ja, das war nicht so schlimm, ne? Ich habe schon, Also ich sag. ich hab mit 15 oder 16 mal also den Nikolaus gespielt und da hatte auch ein Kumpel dabei dann als Knecht Ruprecht und so und wir haben das für Spenden. Die Eltern haben gespendet, wir sind dann zu denen gefahren, haben die Kinder erschreckt und da waren einige dabei, die hatten richtig Schiss vor uns. Das ist schon so, aber das gehört doch auch dazu zum Erwachsenwerden, dass du so ein Ritual siehst und es dann irgendwann durchschaust. Ja. Finde Also, ich. du kannst doch auch nicht als Kind sozusagen das verzögern und verzögern, auch mal eine schlimme Maske zu sehen oder sowas. Du gehst doch auch auf einen Faschingsumzug. Weißt du, so klar erschreckst du dich da, aber du bist doch jetzt nicht Ja, der sieht ja auch ganz schön fies aus, der brandmarkt Knecht von der Ruprecht. Das war doch einfach Geschichte. nur ein Schwarzer oder was, ne? Der war ja gar nicht fies, meine ich. Ah, nee, war das nicht ein Türke? Nee, das war der Nee, das war der Nikolaus. Nikolaus. Aber kein Türke, der war Römer. Der hat nur da in der Gegend gelebt, wo heute die Türkei sich ausbreitet. Oder Grieche war er sogar eher, wahrscheinlich. Mit dem Namen Nikolaus. Ja. Aber nochmal zurück, ich meine, man darf Kindern nicht drohen, wenn die zu nah am Lagerfeuer rumspringen die ganze Zeit, darf ich denen ja wohl drohen, dass wir jetzt nach Hause fahren, wenn die nicht sofort einen Meter Abstand davon halten oder so. Also finde ich eine völlig irrsinnige Idee, Drohungen aus der Erziehung verbannen zu wollen. Was willst du denn sonst machen? Willst du diskutieren? Malte, Sören, können wir mal drüber sprechen, wie nah du am Feuer stehst? Malte Sören, hör mir zu. Ich rede mit dir, Malte Sören. Streck mir nicht die Zunge raus. Dann fällt das Kind ins Feuer und schreit. Ah, ah. Aber da Ja, und ist die dann. gute antiautoritäre Erziehung. Läuft. Ich hab's dir vorher gesagt, kannst du dann sagen. Ja, aber dann bist du So kann ich dich natürlich jetzt nicht mehr auf eBay Rabenvater. verkaufen, hören. So nicht. Also Knecht Ruprecht ist ein bisschen anderer Typ, so ein Bärtiger, einfach nur, ist einer mit dunklem Bart. Ja, die Österreicher haben das ein bisschen deftiger irgendwie. Und die Ja, die Amis Holländer, auch die so. machen gleich Blackfacing. Wer hat Angst vor dem schwarzen Mann, darf man sicher auch nicht mehr im Kindergarten spielen. Das heißt sicher jetzt auch anders. Wer hat Angst vor dem rechten Mann, wahrscheinlich. Weißen Mann. Wer hat Angst vor dem alten, weißen, heterosexuellen Cis-Mann? Bis dahin haben die Kinder alle zur Linie gelaufen, bis du das gesagt hast. Naja, ein bisschen fragwürdig finde ich das schon. Also ich meine, okay, die Figur da, ja, aber diese Nummer mit den Clowns, zum Beispiel den Horror-Clowns, die vielleicht ganz schön assi so den Kindern gegenüber, finde ich das irgendwie assi, aber okay. Ich muss auch mal mit durch, ich muss man vielleicht auch mit leben oder so mal durch. Aber. Gibt es denn Ja, keine andere Ahnung, weißt Clowns du, wenn du als dein Kind Horror? halt mal erschreckst, weißt du, das wächst doch auch später auf und dann ist es doch froh, wenn es schon mal erschrocken worden ist, wenn dann irgendein anderes Kind es veräppelt. Weißt du, du bist doch auch nicht, du bist doch kein rohes Ei, was in die Welt gesetzt wird, so als Kind. So, ich, keine Ahnung. Ja, irgendwie, also so dieses, dass man Kinder die eigenen Erfahrungen auch machen lässt, so ein bisschen. Das ist ja auch richtig. Aber es, weiß ich, es sollte schon auch immer eine gewisse überwachte Freiheit. In dem Fall bin ich dann für Überwachung. Aber sollte schon auch, finde ich, dann klar werden, dass das irgendwie eine Kunstfigur ist oder ne? Schon, also Nee, du musst dann nur sagen, der Typ mit der Maske, der beobachtet dich immer aus dem Fenster. Und wenn du nicht eine. lieb bist, Das ist dann auf jeden Fall dann schon pass zynisch. auf. Dann kommt entweder der oder ich verkaufe dich irgendwann auf eBay. Weißt Ich bin nicht du? zum Das Kind Jugendamt, dann was war das auch aber letztens? Habe ich da irgendwo gelesen, irgendeiner hat sein Kind zum Jugendamt gebracht, wollte es abgeben oder zur Polizei, ich weiß nicht mehr genau. weiß. Polizei hat es auf jeden Fall auch schon gegeben. Ich komme damit nicht mehr klar, nehmen Sie mir den mal ab. Ja, und dann, ich hatte von einem Mädchen sogar. Irgendwann haben sie ihn zu Hause gegeben, ne, mit 14. Ja gut, aber weißt du, was willst du denn auch machen, wenn das jetzt ein Elternteil ist, was es einfach nicht gebacken bekommt? Das ist doch eigentlich gut, wenn das Elternteil das macht. Also natürlich ist es ungut, dass es passiert. Jo, Aber so, weißt du, so ich, keine Ahnung. Ja, als Eltern kannst du auch mal einen Rappler bekommen. Auch wenn ich denke, dass mit genügend harter Arbeit niemand einen Rappler bekommt. Arbeit reinigt die Seele. Aber so sollte man in der Lage sein, als Erwachsener irgendwie so einen 16-Jährigen oder so unter den Tisch zu reden, finde ich schon. Oh, schau mal, wir haben eine Gästin. Oh. Hallöchen, hört man mich? Ja. Hallo. Wunderbar. Ja, ich dachte, ich komme mal so wenigstens ein bisschen dazu. Ich habe gerade nichts Besseres zu tun. Da geht man Wir. auch mal zum Weltraumaffen, wenn man nichts Besseres zu tun Ja. Ja, wir hatten es gerade von preußisch-autoritärer Erziehung und warum das wichtig und richtig ist. Nein, Quatsch. Hast du Angst vor dem Knecht Ruprecht gehabt, als du ein Kind warst? Nein. Ich selber nicht. Ich war als Kind sehr angstfrei, was das angeht. Echt, das ist aber eigentlich eine glückliche Eigenschaft, oder? Damit Eigentlich stößt schon, sich ja. wahrscheinlich öfter den Kopf, aber. Im Endeffekt macht man sich weniger Gedanken. Das ist das, was ich auch sagen wollte dazu, dass der Mammon hat eben gesagt, man muss dem Kind sagen, dass das eine künstliche Figur ist. Die Frage ist, was setzt du denn da für einen Gedankenprozess auch in Gang, ne, bei einem Kind? Muss man auch überlegen. Ah, das ist eine künstliche Figur. Wie ist es denn mit den ganzen anderen Figuren, die man mir ständig zeigt? Das ist richtig, aber das gehört dann dazu, dass man eben das unterscheiden lernt. Und welche künstlich sind, das muss man eben am Anfang den Erwachsenen glauben, glaube ich. Ja, aber die Frage ist halt, wo ist auch das Alter, dass du einem Kind so ein Konzept an die Hand gibst? Ich sitze mit meiner Tochter in der zweiten Klasse, weißt du, sitze ich so vorm Fern, dann gucken wir Nachrichten, dann sage ich zu ihr, schau mal, das ist ein Alpha-NPC. Der gibt den Beta-NPCs die Dinge auf, die sie zu denken haben. Das ist aber nur eine Kunstfigur. Das erste Buch, was deine Tochter geschenkt bekommt, ist auch, wie erkenne ich Kulturmarxismus oder was, ne? Nee, Moment mal. Das erste Buch, was deine Tochter geschenkt bekommt, ist The Blank Slate von Stephen King. Genau. Blank Slate. Und danach musst du Ayn Rand lesen. Ja, Moment mal, Ayn Rand braucht man nicht lesen, spielt man einfach Bioshock. Ja, das stimmt. Das ist doch aber das ist ganz interessant. Also die Iron, die hatte schon, die war schon klug. Also wenn du dir die Geschichte der Philosophie anguckst, dann endest du irgendwie entweder beim Nietzsche oder halt beim Aristotel und sie war eher in die Richtung vom Aristotel. Also ich finde das scheiße. Ich kann es nicht ab. Keine Ahnung. Mir hat's gefallen. Gut, Geschmäcker sollen ja verschieden sein, ist ja richtig so. Also ich habe mal versucht, Atlas Shrugged zu lesen im Original, aber warum? Also mich spricht das überhaupt nicht an, artifiziell irgendwie, aber also schriftstellerisch eher öd. Ja, aber es ist ja auch eher so philosophisch gedacht. Also ja, da bin ich schwierig, ganz trocken. Also da bewundere ich dich, wie du dir so trocken diesen ganzen Kulturmarxismus-Scheiß da reinziehen kannst. Ich brauche immer Window-Dressing. Also ich komme, ohne dass ich ein bisschen unterhalten werde, komme ich in Sachen ganz schwer rein. Gebe ich offen zu. Ja, dieses Jahr habe ich auch viel Quatsch gelesen. Total Liberation, The Strange Death of Marxism, Postmodern Theory, Critical Integrations, Post-Digital Cultures of the Far Right, dann Multiculturalism Examining the Politics of Recognition, Justice and the Politics of Difference, Intersectionality and Intellectualism. Ja, so ein bisschen nach Trends, die morgen wieder weg sind oder so. Weißt du, und die ganzen, es ist jedes Mal irgendwie so eine gequirlte Kacke, so ich aber es ist wichtig, wir müssen es besiegen. Wir müssen Schwarz-Weiß-Denken, monisches Denken, wir gegen die Gegner, von denen darf man nur Stereotype im Kopf haben und dann, so kann man die zerschlagen. Wisst ihr so? Das ist wichtig. Nein. Ich bin verwirrt, Abel. Vielleicht solltest du aufhören mit den Büchern. Aber ja, um mal kurz auf das Thema davor zurückzukommen. Es war für mich sehr traurig, als ich mit 6 Jahren erkannt habe, dass mein Papa der Nikolaus spielt und nicht der Nikolaus wirklich existiert. Gibt es da diese schöne Creepypasta, wo jetzt kommt der Papa nicht nach Hause kommt zu Weihnachten und findet ihn dann irgendwie Wochen später im Schornstein? Oh Gott. Das kann man den Kindern erzählen. Ja. Ich erzähle euch nun eine Weihnachtsgeschichte. In Island gibt es auch so ein Viech, was Kinder isst, wenn die nicht brav bis Weihnachten waren. Irgendwie. Ich glaube, es ist Island, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, aber so viel braucht man doch auch. Man kann ja nicht sagen, hier, wenn du jetzt nicht gleich ruhig bist, hau ich dir eine rein, Sören. Da muss man schon sagen, Wenn du jetzt nicht gleich ruhig bist, Sören, dann kommt der Krampf und frisst dich. Du glaubst, das ist jetzt ein Zeug da rein, genau. Du kannst dir jetzt aussuchen. Entweder du wirst vom Krampus gefressen oder ich hau dir eine rein. Und das sind wir ja noch eigentlich ganz nett mit den Kindern. Es gibt bei den Mayas, gab es ein Ritual, wo man Kindern, die sich nicht benommen haben, haben wir ja japanische Babyholzrose zu essen hat gegeben. Und das ist halt so was Ähnliches wie LSD. Und dann ist das Kind halt total verschallert. Und es war dort lange Zeit halt ein Ritual sozusagen, dass wenn das Kind sich immer daneben benimmt. Brauchen wir aber auch welche zum Opfern, oder nicht? Dem hat eine reingehauen haben, bitte. Ja gut, wenn wir überlegen, was man früher mit den Kindern nicht alles angestellt hat, man hat denen ja auch Alkohol gegeben, damit die sich beruhigen. Also von daher. Ja, kleines das, Stückchen. Darauf will ich hinaus, weißt du. Nur diese Maske jetzt von diesem Krampus ist jetzt irgendwie, also wir sind ja nicht bei den Mayas, weißt du, darauf wollte ich hinaus. So, ja. Eigentlich. In London gibt es ein Foltermuseum, da sind auch noch so Sachen für Kinder ausgestellt. Da hieß es unter anderem, Kinder waren früher kleine Erwachsene einfach, so hat man die behandelt. In Shakespeares Geburtshaus gibt es in der Mitte so einen zentralen Pfeiler in dem einen Raum und da ist so ein Stock dran. Mit einem Ring und dann konnte man das Kind in den Ring setzen und dann konnte es da im Kreis laufen. Um den Geil. Halten, ja. Einer, da hat der kleine Bill dann irgendwie schon mal geübt. Da haben wir keinen Mühlstein mit angetrieben oder so, ja. Nee, das noch nicht. Dann so wie die Szene in Conan, so der kleine. Oh, scheiße. Shakespeare rennt um den Dings und dann umblende 20 Jahre später Arnold Schwarzenegger ist William Shakespeare. Wart ihr dieses Jahr im Kino? Ich war nicht einmal im Kino. Das ist Kino. Noch nie. Ich kann mich nicht daran erinnern. Ja, ich habe den. Wie heißt er? Kann ja nicht so interessant gewesen sein. Nein, jetzt gerade wieder Film ist aber hier, das Biopic von über Freddie Mercury. Wie heißt der denn jetzt? Okay. Den habe ich gesehen. Das ist aber auch der einzige Film, den ich dieses Jahr im Kino gesehen habe. Also, Freddie Mercury habe ich live gesehen. Ja. Ja, ich bin zu jung, um ihn live zu sehen, also gesehen zu haben, von daher. Ich habe Mission Impossible geschaut. Den Fallout. Kino und Bier dazu getrunken. Das war angenehm. Gab es den umsonst, oder? Ja. Scheinologe, ey, du willst uns irgendwie ein Signal geben. Mal, was für stumpfe Action, so, was so ist. Leise ja, Hilferufe aus dem Kino. Stumpfe Action ist eigentlich genau der Punkt, warum ich nicht mehr ins Kino gehe. Also. Ja, und stumpfe Geschichten aber doch auch, oder nicht? Ja, auch. Dieses, man müsste halt, das habe ich aber schon 100-mal gesagt, man müsste halt das Rebooten und Remaken einfach mal 10 Jahre verbieten. Alter, oh Gott, hör mir auf. Ich habe gesehen, was die aus König der Löwen jetzt gemacht haben. Und ich dachte mir so, seid ihr eigentlich noch ganz sauber im Kopf? Was denn? Das wird jetzt in hier so animiert, halt so auf real und ganz schrecklich, ganz furchtbar. Okay. Das haben die auch mit, wie ich vorhin gesehen habe, in Unten am Fluss machen die das jetzt auch. Nein. Doch. Nein. Wie willst du das Buch denn adäquat nochmal verfilmen? Ich habe keine Ahnung. Mit denen, ich meine, Zeichentrickfilme sind immer noch Filme für Kinder. Unten am Fluss nicht. Ich glaube, das hat mir echt ein Kindheitstrauma beschert. Ja, aber da geht es dir wahrscheinlich wie vielen. Ich bin in der glücklichen Lage, ich habe vorher das Buch gelesen, bevor der Film rauskam. Aber viele Leute haben ja so, ach, Animation ist für Kinder, ach, Unten am Fluss mit Hasen, das sieht ja nett aus. Dann haben die Kinder wochenlang Albträume, weil der Hasen ziemlich grafisch von Würgeschlingen platt gemacht werden und Monster sie verfolgen. Ja, ist genauso mit Felidé. Ist auch so ein schöner Film, den man seinen Kindern unbedingt zeigen sollte. Ja, die eine Katze. Ganz cool. Nee, ich wollte eigentlich in den in Marvel gehen, da in den Infinity War, einfach weil das so ein Film ist, so ein bisschen Interesse habe ich noch und es lohnt sich nur im Kino, aber selbst das habe ich irgendwie nicht geschafft. Diese Woche ist es angekündigt. Da kommt jetzt noch so ein Film in die Kinos mit so Nazi-Zombies oder sowas. den Trailer gesehen. Hatten wir ja auch noch nicht. Aber ich konnte mir den Titel nicht merken. Ich fände es ja schön, wenn jetzt nach Vampiren und Zombies, dass die endlich mal da aus der Ecke wieder rausgehen würden. Das ist ja furchtbar, ey. Egal, wo du dich umsiehst, irgendwelche Vampire oder Zombies oder gleich beides. Vampir-Zombies, gab es das schon? Bestimmt. Das war die Kreuz miteinander. Oh, ey, du bist doch Mary Poppins Rückkehr. Ja, noch. Ja, oh. Oh. Es wird immer schlimmer hier. Ja, aber das ist doch, als würdest du die Nachtwache scannen, einen Photoshop-Filter drüber legen und ausdrucken und sagen, guck mal, was ich gemacht habe. Boah, ist geil, oder? Wahnsinn, ne? Total innovativ. Oh Gott, ey. Nehmt doch einfach, macht es doch mal wie früher. Schaut mal zurück. Da gab es so ein paar Regisseure, denen hat man irgendwie ermöglicht, Filme zu machen. Und am Ende hatten wir ein goldenes Zeitalter mit Sachen wie Star Wars und Apocalypse Now und Shining und was weiß ich. Aber nein, heute wird nur geguckt, wer hat die besten Verbindungen, wer sieht am besten aus, wer ist... Hier wird ein Double Feature, Spider-Man und Aquaman. Aquaman, also Aquaman gucke ich mir nur an, wenn der Schauspieler den ganze Zeit oberkörperfrei durch die Gegend läuft. Sonst gucke ich mir den nicht an. Okay. Das ist auch leider aus der Ego-Perspektive die ganze Zeit. Sexismus bei den Weltraumaffen. Schweinerei. So ist das, wenn man die Frauen hier reinlässt. Wir sind ja wieder in Streik wegen... Full Male New. Ja, ich würde auch noch sagen, ich glaube, die größte Schweinerei ist an euch allen vorbeigegangen, an mir leider nicht. Die größte Schweinerei ist nämlich die neue Staffel von Doctor Who. Also, oh, das hat ein Freund von mir, der guckt das auch, der hat auch schwere Schmerzen. das ist absolut der Oberhammer auf jeden Fall. Also ich meine, die Leute haben ja schon vorher gedacht, dass es vielleicht ein bisschen ideologisch werden könnte, aber wie das im Endeffekt geworden ist, spottet jeder Beschreibung eigentlich. Also da gab es echt eine Folge, wo ein schwangerer Typ drin war. Geil. So stark sind die da reingegangen in den Kram und das war aber, echt... Aber das kommt auch darauf davon, wenn man sich auf die Güte der Kulturindustrie einlädt und nicht nur den westlichen Kanon liest und Filmverfilmungen davon anguckt. Ja, aber ohne Scheiß. Ich glaube langsam wirklich, dass wir irgendwie auf so eine Art Platzen der Unterhaltungsblase zulaufen, wo irgendwie diese ganzen Filme und Zeug, was man halt jahrelang irgendwie gut fand, dann so verideologisiert ist und so egal ist und man alles schon 50 Mal gesehen hat, es nochmal aufgegossen wird und mal wieder jungen Gesichtern oder so, dass Leute einfach sagen, pff, interessiert mich nicht mehr. Ein alter also, Film und eine alte Story neu aufgewärmt mit einer Prise mehr Political Correctness oder so, das braucht nicht kein Mensch. Das interessiert auch irgendwie. Ja, was heißt eine Prise? Doch, wir brauchen mehr Diversität. Mehr Diversität. Mehr diverse non-binary Transfrauen. Also wie gesagt, diese neue Staffel von Doctor Who ist nicht mit einer Prise Political Correctness. Das ist mit einem, das ist auch nicht Kino, ne? Mit einem Vorschlaghammer Political Correctness. Also das ist nur noch Political Correctness. Da ist überhaupt nichts mehr interessant dran. Und gut, irgendwie ist es nur scheiße. Und diese Schauspielerin, ja, also ich meine, das war ja, diese Rolle war ja auch so ein bisschen so wie diese Star Trek-Kapitäne halt so eine Autoritätsperson halt irgendwie so ein, fast schon so ein Shakespeare-Charakter und ja, jetzt ist das halt irgendwie eine Frau, die aussieht wie Pippi Langstrumpf, wie der eine YouTuber mal gesagt hat, was wirklich... Jetzt trägst du denn wenigstens Pferde über dem Kopf durch die Gegend. Nee, das nicht, noch nicht so mal aussieht. Das, ja, das würde wahrscheinlich die ganze Sache noch interessanter machen, ja. Und dann gibt es da irgendwie eine Folge, wo man sich über alleinerziehende Väter aufregen muss. So, das war eigentlich die Folge, die den Leuten am wenigsten geschmeckt hat. Die auch wirklich widerwärtig war. Also. Und das ist so ätzend. Also ich meine, gut, diese Serie, klar, die muss man nicht gesehen haben, so, aber die war halt schon ganz unterhaltsam und wenn man sowas mag, so ein Science-Fiction-Kram, dann war das schon eine gute Serie auf jeden Fall. Aber ja, diese neue Staffel ist, ich meine, das hatte sich schon so ein bisschen angekündigt. Es gab halt über die letzten Staffeln auch schon immer so ein bisschen feministischen Krempel da drin. Zum Beispiel hatten sie halt die einen Nebencharakter war halt eine schwarze Lesbe. Wo man sich auch schon so denkt, so, oh, Intersektionalitätstheorie, ich höre dir Trapsen. Und aber es ist auch alles überhaupt kein Vergleich zu dieser neuen Kategorie des Horrors, die sie da jetzt aufgemacht haben mit dieser letzten Staffel jetzt. Und ja, ich denke mal auch, dass es das nicht mehr lange geben wird. Also es gab ja schon mal so einen Dr. Who, ist ja schon ziemlich alt, das hat ja schon in den 60er Jahren angefangen. Und in den 80er Jahren gab es schon mal, dass sie halt damit aufgehört haben, weil es halt keinen mehr so richtig vom Hocker gehauen hat. Und dann gab es noch mal so einen Reboot, ich glaube 2006 war das, der die ganze Sache dann auf jeden Fall für eine neue Generation nochmal den Zugang dazu gebracht hat. Also was auf jeden Fall auch ein guter Reboot war, wo ich jetzt sagen würde, ist nicht unbedingt alles immer schlecht. Und ja, aber das haben sie sich jetzt auf jeden Fall kaputt gemacht mit erstmal Ideenlosigkeit und dann halt diesen Konstanten, und das ging auch wirklich über Jahre hinweg, habe ich da schon Artikel gelesen von so leuchtenden Gestalten wie Lori Penny, die halt meinten irgendwie, oh, Dr. Who, männlich, männlich, und die Leute sich das angucken, sind männlich, pfui, pfui, pfui, das muss unbedingt geändert werden. Und ja, dieses Jahr haben sie das geändert und ja, das ist widerwärtig geworden, auf jeden Fall. Ja, aber du darfst den Menschen aber auch nicht geben, was sie sagen, was sie wollen, weil die Leute wollen das eh nicht. Naja, das ist war eine kleine, so, vor Weihnachten. Es war, hi Bryce. Es war eine kleine Gruppe von Leuten, die halt eben ja irgendwelche Blogs haben und irgendwie beim Guardian schreiben und so, die diese Scheiße da irgendwie gemeint haben. Und die BBC ist ja sowieso auch verrückt geworden. Das merkt man daran auch ganz gut. Dieser Diversity and Inclusion Strategy, das war ja so ein Ding vor anderthalb Jahren oder so, wo sie schon irgendwie gemeint haben, wir möchten keine Weißen mehr und schon gar keine Männer. Und ja, die ist auf jeden Fall im Fall von Dr. Who auch voll aufgegangen. Also das wird ja auch quasi mit Gebührengeldern bezahlt, diese Sendung, obwohl das ja eigentlich immer eine ziemliche Cash-Cow war für die BBC, also wo sie halt mit den Rechten, die sie daran verkaufen konnten, jede Menge Geld gemacht haben, was man eigentlich nur begrüßen sollte, wenn man jetzt irgendwie so ein gebührenfinanziertes Ding ist, weil alles, was die Amerikaner oder Deutschen oder so irgendwie an Gebühren dafür bezahlen, müssen ja normalerweise dann halt die Engländer nicht mehr aus der Tasche genommen kriegen. Aber mittlerweile ist das halt so nach dem Motto, ja, die denken sich halt auch so, wir müssen jetzt hier Volkserzieher spielen und so, ne? Und soweit ich das mitgekriegt habe, ist auch die Rechte von Dr. Who, das war ja mal bei Pro7 irgendwie, die haben, als der Reboot losging, haben sie das sogar mal zur Primetime irgendwie versendet und wollte keiner sehen in Deutschland. Und mittlerweile sind die Rechte, glaube ich, wenn ich das richtig mitbekommen habe, auf der IFA letztes Jahr auch bei ARD, also von daher. Das macht auch keinen Spaß, sich das auf Deutsch anzugucken. Also Dr. Who, da geht es um einen zeitreisenden Typen, der immer ein paar Leute mitnimmt auf seine Reisen. Und den immer alles erklären muss, und deswegen versteht man auch als Zuschauer, worum es da geht. Ich muss zustimmen, die letzte Staffel, die war so schlimm. Ich meine, man kann kritisieren, worum es ging, und man kann kritisieren, wie die Schauspieler, was sie für eine schlechte Leistung hingelegt haben. Im Gegensatz zu vorigen Staffeln, ja, da geht es teilweise um irgendwelche Invasionen, irgendwie ein Planet überfällt die gesamte Erde oder irgendwas wird verändert in der Zeit und der gesamte Planet verändert sich und die Gesellschaft verändert sich und das muss wieder rückgängig gemacht werden. Um so große Dinge geht es teilweise dort. Auch manchmal in einfach nebensächlichen, also einfach Filler-Episodes. Und alleine von dem Aspekt her ging es in der Staffel auch um gar nichts. Ja, also. Und der Twist an der Sache mit dem Doctor Who ist ja, dass er, wenn er stirbt, dann verwandelt er sich in eine neue Person und lebt weiter als diese neue Person mit seinen ganzen Erinnerungen zusammen. Und dass der Doktor eine Frau ist, ist nicht das Problem eigentlich, weil es ist schon klar, ja, manchmal werden die Frauen, manchmal werden die Männer. Nur die. Ja, es war aber früher eigentlich nicht so klar. Die erste also, Schauspielerin hat ja abgelehnt. Ja, weil sie schon geahnt hat, das wird seltsam. Und das wäre eine sehr gute Besetzung gewesen. Der Name ist mir jetzt entfallen. Und die Dame, die jetzt die Rolle bekommen hat, die hat von Anfang an gesagt, so, ja, ich verstehe das gar nicht und ich mag das eigentlich auch gar nicht. Und ich werde dem jetzt meinen ganz eigenen Stempel aufprägen. Und ja, außerdem Pippi Langstrumpf beschreibt es ganz gut. Ja, außerdem hat sie halt gemeint, so, das wäre ein bisschen halt nur für weiße Männer gewesen, lauter solche Aussagen. Also ja. Ja, die andere, also ich habe auch den Namen, den Namen vergessen. Wie fandst du Kerb Lamb? Das fand ich, war die einzige einigermaßen gute Folge, auch wenn die Auflösung dämlich war. Ja, und auf jeden Fall, was du gerade meinst, dass die eigentlich auch Frauen dann werden können. Also das war früher eigentlich nicht so. Also früher, klar, die wechseln halt irgendwie ihre Persönlichkeit auch so ein bisschen und sehen halt anders aus und sind dann mal älter, mal jünger und so. Aber in den frühen Sachen war es eigentlich so, dass es halt männliche und weibliche von dieser Spezies gab, wo der Dr. Who halt einer von ist. Und das war eigentlich nicht so, dass die ihr Geschlecht geändert haben. Das kam erst eher jetzt in den jüngeren, also in den letzten Staffeln von dem Stephen Moffat, als er da noch der Showrunner war in der Serie, da wurde das quasi eingeführt. Also ja, es wird vielleicht nicht gezeigt, aber es war von Anfang an schon klar. Und das ist ja der Punkt. Die Serie ist schon immer mehr so ein bisschen auf Familien gezielt gewesen. Nicht nur Männer, sondern auch Frauen und auch Kinder, definitiv. Deswegen ist sie immer schon so ein bisschen political correct gewesen. Ja. Und, aber bei natürlich dem Thema, übertreiben sie diesmal total. Dass die BBC mittlerweile geistig nicht mehr fit kommt, da will ich aber auch ein Aber vorschieben. In den 60er Jahren hat der Filmemacher Emil De Antonio, wollte er einen Film über die Kennedy-Erschießung machen, mit einem Autor zusammen, der hieß Mark Lane. Und der Mark Lane, der hat von einem KGB-Spion in den USA Geld zugeschoben bekommen. Und er hat das Buch Rush to Judgment geschrieben, was das erste Buch war, was die offizielle Kennedy-Geschichte in Fragezeichen gestellt hat. Und der Emil De Antonio, der hat mit der BBC zusammen einen Film gemacht und er ist zur BBC gekommen und meinte, dass er einen Film machen will, der die Demokratie in den USA in Frage stellt. Und die BBC meinte sofort zu ihm, läuft, du kannst unsere Ressourcen haben, mach mal ruhig einen Film darüber und go for it. Deswegen, der war früher, also die BBC hatte ja früher schon. Aber mit Identitätspolitik. Ich meine jetzt halt mit diesem ganzen Ding von wegen, ja, die Weißen sind eigentlich Abfall und wir müssen irgendwie divers werden und so. Und da gibt es ja dieses Pamphlet, diese Diversity and Inclusion Strategy, wo das im Prinzip so als Wert halt festgeschrieben wird. Und dass dieser Wert da halt auch gelebt wird, merkt man auf jeden Fall in dieser neuen Staffel von Doctor Who. Also definitiv. Ich erinnere an die BBC-Produktion Troja, wo alle Rollen mit Schwarzen besetzt waren, um es uns Weißen mal so richtig zu zeigen. Weil wir ja auch in unseren Filmen immer alle Rollen von grundsätzlich eher schwarzen Charakteren mit Weißen besetzen, die wir anmalen oder so. Ja, BBC. Mach's gut. Aber das mit diesem, was du angesprochen hast, Chris, dass wir uns auf den Punkt zu bewegen, an dem die Kultur irgendwie entwertet ist, das habe ich auch schon länger das Gefühl. Das ist ja, warum war ich nicht im Kino? Warum kaufe ich kaum noch Musik? Warum? Nicht irgendjemand Star Wars zu sagen? Ich meine, die alten Sachen, die werden sich sicherlich noch weiter Verbreitung finden. Aber ich glaube halt wirklich, dass irgendwie mit dem ganzen neuen Kram dann vielleicht irgendwie die Leute dann echt sagen so, ja, interessiert mich nicht mehr, brauche ich nicht mehr. Aber wenn das eh nur noch Aufgüsse sind oder so oder halt irgendwelche Moralpredigten, die da abgehalten werden, weil ich ja so ein furchtbarer Mensch bin oder so, dass die Leute sich da einfach sagen, geht mir am Arsch vorbei. Ne? Ja, aber das ist ja, dann sind wir ja auch wieder schön bei Gamergate, ne? Weil das ist ja dieses Fun ist ein Trick of the Stahlmacht. Mind. Ja, auch das. Und wir sehen es ja auch gerade jetzt bei den Computerspielen wieder wirklich, man muss gar nicht drüber nachdenken, man muss nur den Börsenwert von Electronic Arts sich angucken, jetzt nach der Veröffentlichung von Battlefield 5. Man muss sich angucken, dass das Spiel jetzt nach wenigen Wochen schon um die Hälfte rabattiert im Sonderangebot verschleudert wird, dass die Verkaufszahlen katastrophal sind und das haben sie alles diesem Durcheinander vorher zu verdanken und ihrer idiotischen Haltung statt das Produkt machen, was die Leute kaufen wollen. Und da ist, glaube ich, der Knackpunkt. Immer weniger Leute, wir haben zwar einen tollen Kapitalismus, aber dadurch, dass es so viele Seilschaften in diesem Kapitalismus gibt, die sich gegenseitig irgendwie die guten Jobs zuschieben und die, die sich gegenseitig die Gelder zuschieben und die dann einen Kreiswichs machen und sich gegenseitig Preise verleihen. Und dadurch erstarrt dieser ganze Kulturbetrieb irgendwo. Dadurch, dass sich Dynastien von den Douglas bis zu den Schweigers runterbilden, irgendwie aus irgendwelchen Gründen und gewisse Bereiche fast schon wie unter dem Adel aufgeteilt erscheinen. Wenn du Glück hast und außergewöhnlich begabt bist, schaffst du es vielleicht. Und wenn du dazu noch gut aussiehst heutzutage, ist ja egal, ob du jetzt Bassist, Schauspieler oder Künstler werden willst, du musst ja vermarktbar sein. Der ganze Scheiß, der da dran hängt, an dieser merkwürdigen Sicht auf Kultur, die wir inzwischen haben. Old Man, wir sollten einen Kickstarter machen, die Rolle des Manns in contemporärer Kultur zu analysieren. Und dann uns bei Anita Tipps holen. Die Counter auf uns. Wer von euch trägt denn dann die schönen, runden, langen Ohrringe? Ich. Wunderbar. Hauptsache, das sind hier schon 150.000 Euro. Und nebenbei zweigt sich jeder von euch noch Geld ab, damit er sich eine Rolex kaufen kann, ja? Ja. Nee, aber ich habe bevor wir wieder weiterziehen, wollte ich sagen, ja, neben Battlefield 5 gab es ja noch so einen anderen Flop, und zwar Fallout 76. Ja. Ich möchte nur ein kleines Detail erwähnen, weil das irgendwie, das habe ich nirgendwo aufpoppen sehen, und zwar Zenimax Software ist ja die Firma, die für Fallout jetzt verantwortlich ist. Im Aufsichtsrat sitzt der Bruder vom Donald Trump. Die das noch nicht rausgekramt haben und alle drüber lachen, finde ich seltsam. Ich konnte das nicht werden, das Spiel. Ihr hört es zuerst. Ja, aber also da muss man ja auch sagen, das ist ja nicht nur das Spiel, das offensichtlich aus alten Assets zusammengeklebt wurde und nicht das bietet, was in Aussicht gestellt wurde, sondern es ist ja auch noch das Drumherum. Die haben eine Collector's Edition verkauft mit einer Stofftasche mit irgendeinem Logo drauf. Gekriegt haben die Leute aber eine Plastiktüte im Endeffekt mit dem Logo drauf. Und Bethesda hat ganz frech gesagt, ja, die andere war zu teuer, um sie... die erste Kommunikation war einfach so schnippisch. Ja, werden nichts ändern und das war zu teuer. Dann haben sie 500 Punkte für den Ingame-Shop verschenkt an die Leute, die eine Tasche bekommen haben. Und jetzt sagen sie, ja gut, ihr werdet eine Tasche bekommen, schickt uns... Beziehungsweise, das war noch eine Sache. Dann haben sie gesagt, hier, wenn ihr die Tasche haben wollt, müsst ihr nur Nachweis geben, dass ihr das gekauft habt und schickt uns eure Adresse und dann schicken wir die euch zu. Dann ist diese ganze Liste im Internet geleakt worden von denen. Ja, also alle Leute, die dann quasi verarscht worden sind, sind nochmal verarscht worden. Ja, eine Rache von Bethesda. Tja, also... Schon ziemlich, und ziemlich dazu kommt raus. Jetzt noch, da habe ich gestern ein Video gesehen, ich glaube, wie heißt der Typ, der diese ganzen Dirty Developers und so macht, da ging es darum, dass sie es gab irgendwie eine Flasche Rum im Design von so einer kleinen Nuke und das hieß dann Nuka Black oder so. Da hast du halt die Flasche rumgekauft und halt vor allem, wie in dem Video auch der Macher ausführt, vor allem kaufst du ja das Ding, weil du dir die Flasche hinstellen willst. Sie sieht aus wie so eine kleine Atombombe und alles super und so, ja. Und jetzt haben sie halt ein Video, erstmal haben sie Monate verzögert und jetzt haben sie halt ein Video gezeigt von der Herstellung und du siehst halt, wie sie Glasflaschen befüllen und so einen billigen Plastikmantel um die Flasche machen, der es unmöglich macht, den Rum auszugießen, ohne ihn über den ganzen Tisch zu verteilen. Also es ist einfach die billigste Art und Weise, wie man dieses Ding herstellen kann. Und die Leute haben viel Geld dafür gezahlt, weil sie die coole... Ich meine, der Rum, okay, der wird vielleicht auch getrunken, aber 90% der Leute kaufen das doch, weil sie sich die Flasche hinstellen wollen. Und dann ist das so ein billiges Plastikding. Also Bethesda trifft merkwürdige Entscheidungen. Der Rum wird während des Spielens getrunken. Ja, damit die Leute sich das Spiel schön saufen können. Ja, aber das ist doch auch, ich weiß nicht. Ich kann auch verstehen, dass die Firma auch Geld verdienen möchte oder so, aber du kannst doch nicht deine eigenen Fans das so hart ausmilken. So, das ist, da musst du dir doch auch irgendwo blöd vorkommen. Weil ja, muss ich immer Sauberes ausdenken, ne? Das mit den Taschen oder so. Ich meine, das ist zwar irgendwie albern, eine blöde Tasche. Ich meine, dass sie das billig machen und so, das ist ja klar. Aber dass sie das so stümperhaft, dass sie das so stümperhaft machen und dass sie es billig herstellen, ist ja klar. Ja, aber das weiß doch jeder, aber dass sie, naja. Die Kommunikation von denen ist desaströs. Aber Abel, was du sagst mit dem Melken der Kunden, das ist doch genau der Punkt, auf den sie im Moment alle kommen. Take-Two haben gesagt, sie wollen keine Spiele mehr rausbringen, die keine Monetarisierung drin haben. Das heißt Rockstar Games zum Beispiel, das heißt Gearbox. Ja. Keine Spiele mehr ohne Monetarisierungsmodell. Du hast gesehen, wie Blizzard sich aufs Maul gelegt hat mit diesem Diablo-Trailer fürs Tablet. Wir haben gesehen, wie EA hingegangen ist und jetzt ein Command & Conquer Pay-to-Win-Handy-Ableger gemacht hat. Das wird denen alles so schrecklich auf die Füße fallen. Ich meine, EA hat ja schon gleich hinterhergeschoben, nee, ja, dann machen wir jetzt auch ein Remaster vom ersten Command & Conquer, damit die Leute irgendwie wieder nett sind und irgendwie Kartenpacks für unser Handyspiel kaufen. Aber das wird, auf die Dauer wird das gegen die Wand gehen, glaube ich, zu versuchen, die Leute mit jedem Spiel endlos zu melken. Vor allem, weißt du auch, was zum Beispiel bei Command & Conquer Alarmstufe Rot, da gibt es auch einen Mod, der halt irgendwie 8 neue Fraktionen mit einbaut, weißt, wo das komplette Spiel über den Haufen geworfen worden ist, sozusagen, und dann eine komplett neue Spielmeta bekommst, wo einfach nur Leute das alte Spiel geil fanden und einen Mod dazu gemacht haben. Einfach so just for fun. Und irgendwie eine richtige Firma kriegt das nicht hin. Die machen dann nur ein Reboot, was dann mit Credits kaufen auf dem Handy ist. Wo ich mir da auch halt auch denke, so Leute, dann lass es halt bleiben. So, ich. Ja, das ist halt ein Trend. Genau das gleiche haben sie bei Fallout ja auch gemacht. Haben wir einfach einen alten Mod genommen, ein paar neue Assets reingemacht und für einen vollen Preis verkauft. Ja, aber die Leute sehen das doch, die sind doch nicht doof. Also das ja. wie die glauben, die existieren ja nicht ewig von den Sachen, die sie gestern verkauft haben. Ich meine, klar, die können im Backkatalog weiterverkaufen und so, aber diese Call of Duties produzieren sich ja nicht mal eben für 50 Cent. Die musst du ja auch finanzieren können. Ja, vielleicht geht es alles so ein bisschen auf das zurück, was der Chris gesagt hat. So, es ändert sich halt wirklich was und ich glaube, es hat was mit den Budgets zu tun, weil die Budgets, die wachsen ja immer weiter, immer weiter, immer weiter und ich glaube, das ist ein Trend, der irgendwann aufhören wird. Bei Filmen, bei Serien und bei Videospielen, auf jeden Fall. Der muss aufhören, das ist doch auch im Endeffekt alles, also was da umgesetzt wird, ohne Sinn und Verstand und dann in Taschen fließt wahrscheinlich noch nebenbei von Beratern und das und dies und jenes und Freunden und Bekannten. Oh. Die Spielunternehmen, die planen ja mittlerweile teilweise so, dass sie eben sowas machen, wie einfach ein altes Spiel nehmen, ein bisschen dran rumpolieren und dann raushauen, um erstmal Budget zu akkumulieren, um ein neues Spiel entwickeln zu können. Also ich meine, das ist unappetitlich, aber die sind gezwungen, so zu arbeiten. Und Filmstudios teilweise ja auch. Ja, weil sich die Finanzierungsstrukturen da verändern. Und wenn wir uns Doctor Who beispielsweise anschauen, wo kriegen die denn ihre Finanzierung her? Eben von der BBC. Und da gibt es halt diese ganzen Auflagen, die von der Politik geformt werden. Und das Ergebnis sehen wir da. Also es ist eine Finanzierungskrise, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Ja, auf der anderen Seite haben wir aber auch Lichtblicke wie CD Projekt Red. Factorio. Factorio, ja, die ganze Indie-Szene, soweit sie halt nicht zu dem Social-Justice-Bereich gehört. Aber auch so Sachen wie CD Projekt Red mit Witcher und bald auch Cyberpunk. Ja, also, es gibt ja auch... Man kann auch über Rockstar sagen, was man will, aber die sind immer noch fair. Die zwingen einen nicht, irgendwie extra Geld auszugeben. Nicht wirklich. So. Ja, aber. Also es gibt gute Producer und schlechte, aber ich meine, wie in vielen anderen Branchen konsolidieren sie sich ja auch. Ja. Zenimax wurde jetzt ja auch von Activision bei sehr vielen Sachen beraten. Ja, und vielleicht werden die bald von Activision geschluckt. Ja, ist ja auch noch so ein Player. Ja, aber guck mal, aber Activision, Electronic Arts, das, wo ist denn da die Umwälzung? Die sind vom ersten Tag an dabei, mehr oder weniger. Also Activision hat das Atari 2600 zu dem gemacht, was es ist. Und Electronic Arts hat danach die Heimcomputer-Szene aufgemischt. Und das sind ja alles, also da hat sich nicht viel getan, außer dass ein paar andere Unternehmen mal zwischendrin es mal versucht haben und hin und her verkauft worden sind. Ja, also die haben sich halt konsolidiert, ne? So wie jetzt Bethesda ist ja auch groß geworden mit den Fallout und mit den Elder Scrolls Sachen. Ja, zu Recht auch. Und wenn die irgendwann aufgekauft werden, der Markt sich weiter konsolidiert, dann gibt's halt irgendwann nur noch zwei, drei wirkliche Hersteller. Aber ist, und ist Indie-Sachen. Das ist doch auch ein ziemlicher, das ist doch auch, die haben doch auch, also es weiß ich nicht, wer da wen kauft bei Activision und Cinema. Aber vielleicht ist EA ja bald auf dem Ramschtisch, wenn die so weitermachen. So ein kalter Schock wäre eigentlich vielleicht gar nicht schlecht für die Branche. Dann könnten sich wieder Leute mit Ideen durchsetzen vielleicht. Und nicht nur als kleine Indies. Ja, ich meine, Telltale ist ja über den Jordan gegangen dieses Jahr. Die das finanzierungsmäßig bei denen war, weiß ich nicht so ganz genau, aber die haben ja so episodische Neuauflagen von alten Videospielen gemacht quasi. So wie. Ja, die haben alle möglichen Lizenzen halt auch gekauft. Vielleicht war das auch nicht so schlau. Ich weiß es nicht. Und nicht gut gewirtschaftet, was man hört. Also. Und es gibt noch eine Umwälzung, gibt es ja. Es gibt ja jetzt einen weiteren Mitbewerber bei den Download Stores, nämlich Epic. Die haben aus ihrem Fortnite-Erfolg, die drucken ja dann mit dem Scheiß im Moment Geld. Haben die sich gedacht, okay, machen wir Steam-Konkurrenz mit einem Modell, das günstiger ist für die Developer, also deutlich weniger Royalties zu zahlen an den Shop und ein faires Modell auch für den Kunden, muss ich sagen, zumindest mich haben sie gleich eingesackt, weil es gibt das ganze nächste Jahr gibt es irgendwie 14 Tage lang immer ein Spiel umsonst. Das erste ist im Moment Subnautica, wo ich mir dachte, ach komm, wollte ich immer ausprobieren. Bin ich gespannt, wie das den Markt aufmischen wird, weil ich denke auch viele Indies würden lieber irgendwie nur 10% oder so an Gebühren zahlen. Und in dem Ökosystem steckt ja dann auch noch die Unreal Engine drin, die frei benutzbar ist. Also bin gespannt, was da, ob das so einen kleinen Kampf der Giganten irgendwann gibt zwischen Steam und Ah, das wäre schön. Also, du weißt, ein bisschen Wettbewerb tut immer und dem Service gut, was dann der Kunde am Ende genießen kann, weißt du? Damit der fette Gabe mal vom Arsch kommen muss und sich um Half-Life 3 kümmert. Mhm. Du glaubst also auch noch an das Märchen, ja? Das kommt bestimmt. Doof, wenn das nie beendet würde. Oder zumindest. Keine Ahnung, macht einen Film wegen mir und erklärt mir die Geschichte, aber ich fände es doof, wenn das unvollendet bleibt, sozusagen. Ich glaube, ich frage jetzt, ist das bei diesem Epic Store auch so, dass du den Store installiert haben musst, um die Spiele spielen zu können, wie bei Steam? Ich glaube schon, ja, ist auch so. Also das ist ein Trend, der mir nicht so gefällt. Die Computer werden immer mehr wie Konsolen. Es wird immer mehr eingeschränkt, was man machen kann. Man kann nur noch diese Ökosysteme benutzen. Gefällt mir gar nicht. Ja, mir wäre es auch gewünscht, lieber, dass Konsolen offener werden und mehr wie Computer werden. Das wäre ein schöner Trend gewesen. Ja, dass man mehr aufladen kann auf Konsolen, dass man vielleicht auch mal konsolenübergreifend und PC und konsolenübergreifend online spielen kann oder solche Sachen. Das wäre doch mal sinnvoll. Aber das sehe ich leider nicht. Das genaue Gegenteil ist der Fall. PCs werden immer monofunktionaler. Schade. Ja, da gibt es ja dann immer noch Retro-Gaming, sage ich jetzt mal. Wie soll man das denn abrechnen, wenn du auf zwei verschiedenen Plattformen dasselbe Spiel spielst? Da willst du womöglich nur einmal bezahlen, oder was? Ja, es ist ja, gibt ja zum Beispiel bei Good Old Games, also auch wieder CD Projekt Red, gibt es ja die Möglichkeit, dass die ab und zu sagen, die hier, wir haben mit folgenden Leuten, die ihre Spiele auf Steam anbieten, eine Vereinbarung geschlossen, gib hier deinen Steam-Account an. Und dann kriegst du die Spiele auch DRM-frei in deinem GOG-Account. Ich meine, die haben zwar inzwischen auch einen Client, aber du kannst alle Spiele unabhängig von dem Client downloaden und spielen. Ich habe bei allen eine viel zu große Bibliothek. Also außer bei Epic, weil da gibt es ja noch nicht viel, aber GOG, Steam, ach du meine Güte. Im Moment spiele ich Assassin's Creed Odyssey. Habe ich mich schwer drauf gefreut. War mir immer zu teuer. Habe mir jetzt einen Freund zu Weihnachten geschenkt, weil es irgendwie auch im Angebot war. Scheint auch nicht so gut zu laufen. Also bisher macht es mir Spaß. Einfach diese griechische Umgebung haben sie wirklich schön eingefangen. Das Licht und die Gegend. Also sieht alles sehr nett aus. Leider sind die Gegenden, in denen ich selber schon mal war, momentan noch hinter der Levelmauer verborgen. Aber also grundsätzlich so als wieder mehr als Theme Park als Spiel gefällt es mir sehr gut. Ich wollte an der Stelle darauf hinweisen, auch wenn wir über Videospiele sprechen, kauft euch bitte das Buch The Blank Slate. Von Steven Pinker. Kauft mir Bücher und geht Videospiel in den Wald. Kann man nicht ein Videospiel? The Blank Slate the Game. Ja, eben. Dass man da irgendwie mal ein Videospiel macht, damit mehr Leute die Sachen aus dem Ding mitnehmen. Die ganze Zeit versucht, ihnen was beizubringen, irgendwie so kulturelle Aneignung oder so. Und es klappt und klappt verdammt aber nicht. Ne? Kauft euch eine 10er-Karte für den Wald über unseren Affiliate-Link. Ja. Nee, aber weißt du, man könnte doch eigentlich ja, das schon so umschreiben. Weißt du, hast dann deine Stadt und das ist dann ein Kulturbetrieb und dann musst du sozusagen Verteidigung aufbauen und dann kannst du zum Beispiel ein Wunder errichten, was dann Blank Slate wäre und das macht dann auf alle SJWs im Einflussgebiet 10% Schaden und weißt du, da könnte schon was so, also. Ja, wir hatten ja mal über so einen Kampf um Berlin nachgedacht, wo so. Ja. SJWs und Republikagänger aufeinandertreffen und man die dann auf Hexfeldern durch. Also sowas wie Immigration Game, ja? Nee, eher sowas wie XCOM mit Social Justice Warriors als Gegner. Ja, so irgendwie risikomäßig so ein bisschen so und dann Kampf um Berlin und dann muss man da SJWs und Feministen besiegen und so. Ja, und die errichten überall Hummusläden und muss die Polizei belatschen oder so. Der Bürgermeister. Also, wenn ihr jemanden wisst, der eine Million in die Affen und ihr Spieleprojekt investieren will, okay. Und in ihre Meinungsfreiheits-NGO, die auch noch. Die kriegt da nicht nur ein Videospiel. Wir machen da noch ein Patreon, weil das gerade. Ja, so ja, und jeder, wer was spendet, der bekommt auch eine Tüte Kulturmarxismus von uns geschickt. Ja. Ja, aber nur zerschmetterten. Ja, nur zerschmettern. Da ist dann zum Beispiel eine klein gehäckselte Ausgabe von Jameson und Jameson, Conversation on Cultural Marxism drauf. Also, weißt du, die häckseln wir dann klein und schicken euch zu, weißt du? Das ist schon nicht schlecht. Also, plus Factorio Mods, die gibt's auch noch. Also. Mensch, Kinder. Weihnachten. Yay, wenn es ein wenig so schneien würde. Ich glaube, das kannst du dir abschminken für die nächsten Jahre. Du weißt ja auch, die Vulkanausbrüche, die das Klima beeinflussen, wie der Herr, wer war das hier, der mit der Fliege, der Lauterbach? Allgemein, wir müssen was für die Leute tun, weil wir ja auch den Klimawandel verursachen. So. Boah, den Kerl sollte doch irgendjemand seinen Twitter-Account wegnehmen, ganz im Ernst. Was für ein Doktor ist der? Ist der am Ende ich halt Doktor Med ist der. Also, ich glaube nicht, dass es Vulkane gibt. Ich glaube, das ist eine Verschwörungstheorie, die von Rechten verbreitet wird. Oh. Ja, die haben doch auch rausgefunden, dass das in Pompeji alles aus Sperrholz ist und nicht älter als 50 Jahre. Das machen die doch nur, um Touristen abzuziehen, weißt du? Das weiß ja, doch jeder. Stellen wir irgendwie ein Kolosseum in Rom und tun so, als wäre es alt, weißt du? Kann jeder sehen. Also ein Stonehenge ist dann auch Pappmaché-Steine, ja? Stonehenge ist ein Map-Painting. Das sieht nur so aus. Genau, ja, eigentlich ja nicht so nah ran. Und das ist so einfach nur auf eine Glaswand gemalt. Ja, du guck. Also guck mal in den Lexikon rein unter Stonehenge, wenn da ein Bild dabei ist. Ich sagte, das Bild ist nicht älter, wie dass es Paint gibt. Paint von Microsoft. Und ich will die Person erstmal treffen, die mir nachweist, dass es Stonehenge oder Vulkane gibt. Also ich glaube. Nee, ich will, wenn will ich beides bewiesen haben. Also wenn ihr auch wollt, dass die beiden erleuchtet werden, dann finanziert über den folgenden Patreon-Link bitte auch eine Reise. Und ich werde die Nachforschung zu dem Thema aber nur anerkennen, wenn da kein Ornithologe mitgewirkt hat. Also das ich habe aber schon einen Vulkan gesehen. Also meinst du, das war alles gefaked? Wie haben die den Gestank gefaked da oben? Nur das Berg, weil er geraucht hat, oder ist noch lange kein Vulkan, oder? Naja, aber das mit den Ornithologen, ich höre ja hin und wieder, dass Kulturmarxismus eine Verschwörungstheorie ist. Und der Witz ist, dass es halt wirklich Linke gibt, die genau zu dem, was, wenn wir über Kulturmarxismus sprechen, meinen, Bücher geschrieben haben, die darin genau eingehen, wie die Bewegung entstanden ist, was sie vorhat, was sie umsetzen möchte, wo wortwörtlich Kulturmarxismus im Titel drin steht und es aber Menschen gibt, die dann zu mir ankommen und sagen, das ist aber eine Verschwörungstheorie, wo ich mir dann denke, Ornithologen okay. Sind auch eine Verschwörungstheorie, weil die gibt's nämlich auch nicht, weil die haben zwar Bücher und Journale, wo sie veröffentlichen, aber das gibt's nicht, weil das ist eine Verschwörungstheorie, das habe ich bei Wikipedia gelesen, das muss stimmen, wenn das da steht, weißt du, deswegen ja, ich mag keine Ornithologen eben. Mehr. So. Also Bielefeld gibt's ja auch nicht und trotzdem erzählen Leute, die kommen daher. Genau, also... Also ich wurde mal korrigiert, dass es eigentlich kulturrevolutionärer Stalinismus wäre, was ich meinen würde. Und ich dachte immer Ornithopter. Die heißen Ornithopter. Ja, wie man es denn auch benennen könnte, wäre soziolinguistischer Konstruktivismus. Das habe ich von Matthias Hildebrand gelernt, der da ein Buch dazu geschrieben, was sehr klug ist. Was da heißt Multikulturalismus und Political Correctness in den USA. Aber ja, das Phänomen gibt's. Aber Ornithologen nicht. Habt ihr auch schön Kerzen an und so. Wer von euch hat einen Baum? Ja gut, ich selber habe keinen Baum, aber bei meinen Eltern steht einer. Das lässt sich kaum. Was heißt ein Baum im ganzen Wald? Echt. Ich stelle mir das gerade vor, der Saul sitzt da in seiner Wohnung und überall so Bäume. Ab im Wald. Wohnung? Was für eine Wohnung? Achso, Entschuldigung, in seiner Villa. In seiner der Villa. Wald an der Brücke, meinst du? In meinem Baumhaus. Im Neandertal. Genau. Da gibt's Internet? Ja, scheint so. Unter jedem Gullideckel einen 5G-Receiver. Das haben alles die Japaner installiert. Oh, ja. War das etwa der Versuch, das Ganze in eine weihnachtliche Richtung zu führen? Das ist leider gescheitert. Ich bin zu arg Heide für Weihnachten. Aber mir tut es so halber um mein Tochterkind leid. Weil ich soll auch so einen Baum haben, wo sie davor stehen kann. So. Tja, kannst du dir ein Foto zeigen? Hier, ein Foto von einem Baumkind. Ja. Man muss sich auch mal entscheiden, Abel. Weißt du, man kann nicht Heide sein und trotzdem Baum haben wollen fürs Kind. Du kannst ja einfach eine Heide aufstellen. Vor allen Dingen, das ist kulturelle Aneignung, ne? Das ist dir hoffentlich klar. Du zeigst dir die Donaseiche und liest dir aus dem Konfuzius vor. Aber wir lesen ja tatsächlich hin und wieder aus dem Konfuzius vor. Sofort wörtlich, weißt du. Guck mal, dieser Dennis is a Menace, oder wie der heißt da, dieses tanzende Transkind, der hat auch schon mit 2 RuPaul's Drag Race gesehen, nach eigener Aussage. Da kann deine Kleine auch bald anfangen mit Adorno, nein. Habermas. Ja. Im Chat wird gefordert, dass wir was singen. Ich weiß nicht, was wir singen sollen, aber wir sollen singen. Wir trinken auf unser Boden, auf den besten Freund den Alkohol. Er lässt sich jung besoffen, macht Alkohol. Und die Leber lässt grüßen. Oh, haben wir das auch gemacht. Ja, ich wollte gerade sagen, guck mal, Fanservice hier, auch noch erfüllt. Perfektes Timing, der Chris schreibt kurz AFK und wir fangen an zu singen. Nobody can stop her. Ja, ist die Katze aus dem Haus, ne? Ich habe heute schon Weihnachtslieder gesungen, ganz unironisch. Okay. Ich bin stolz auf dich. Ja, das muss ich deswegen jetzt nicht nochmal machen. Auch so, dass man dich hört und so, ja? Bitte? Auch so, dass man dich hört? Also ich weiß nicht, wohl nicht in der Menge rum oder so, ne? Wie Weihnachtslieder. Weiß ja nicht. Nee, ich habe nicht nur mitgebrummt. Bin ich froh, dass meine Eltern die Tradition ist. Ach ja, ihr müsst mal ein Lied vorsingen, nach dem ersten Mal direkt wieder abgebrochen haben, nachdem ihre Kinder beschlossen haben, oh komm, wir nehmen das Schlimmste, was wir finden können. Ach ja. Mein Opa, habt ihr das früher machen müssen? Gedichte vortragen oder Gedichte was singen? Vortragen, ja. Ja, ja, musste ich nochmal. Ja, ja. Zicke-Zacke, Zicke-Zacke, Hühnerkacke. Dicky. Ja. Mein Opa konnte von jedem Weihnachtslied noch zwei Strophen extra. Aber er konnte leider nicht so gut singen. Dann haben wir noch die letzten paar Strophen alleine vor sich hingetrillert. Nee, ich kann mich wirklich an so Sachen erinnern, wie meine Onkels. Meine Oma hatte 7 Kinder. Und 2 von den Onkels spielten Klavier und meine Mutter hat Geige gespielt und so, wurde dann musiziert bei meinen Großeltern an Weihnachten. Wir waren ja, immer du so hast gestern ja auch ein sehr schönes Weihnachtsgedicht rausgehauen. Ne? Das war kein Weihnachtsgedicht, das war ein Ausschnitt aus der Bibel. Ja, ja, das lasse ich als Weihnachtsgedicht durchgehen. Geige ist vielleicht auch ein schönes Einstiegsinstrument. Also man kann Modelle kriegen ab 30 Euro bei eBay. Das ist ein Ding, weil man hat das einem Kollegen gegeben, der konnte Geige spielen und meinte, das ist gar nicht mehr so schlecht. So ein billiges China-Modell, weißt du? Geige ist schon abgefahren, wenn du das kannst, was du dem alles entlocken kannst. Albert Einstein hat auch Geige gespielt. Und der wusste ja bekanntlich, wo der Frosch die Locken hat. Ja. Das stimmt allerdings. Also relativ gesehen. Ja, sind ein paar. Wir können ja noch so ein Rückblicksegment machen. Ne? Stan Lee hat uns verlassen. Das werden sie wahrscheinlich für die Cameos in den Marvel-Filmen so ein digitales Double erstellen, nur damit er weiter. Nein, Ryan Reynolds muss einfach Stan Lees Part übernehmen. Oberkörperfrei, nehme ich an. Richtig. Wer war noch? Tom Petty hatte seinen ersten Todestag. Das war zwar schon letztes Jahr, aber es hängt mir immer noch nach. Wann? Heute hätte Lemmy Geburtstag, ja. Und da ist, glaube ich, auch noch jemand aus der Gründungs-, also es ist keiner mehr von der Gründungsbesetzung von Motorhead am Leben. Die Einschläge kommen näher. Und Daniel Kübelböck. Ne? Ach Gott, der war ja auch noch. Der Bescheuerte. Oh Gott, die Story habe ich aus den Augen verloren. Haben die den nicht wiedergefunden? Nee. Ich glaube, wenn du einmal in einem großen Weltmeer über Wasser gehst, also ins Wasser fällst, findet man dich ganz schnell wieder. Das sind ein paar mehr Leute aus den Augen verloren. Der letzte Stand, den ich hatte, war, der ist wohl wahrscheinlich absichtlich über Bord gesprungen und man sucht noch nach ihm. Aber gut, das ist jetzt schon eine Zeit lang her. Das ist schon Monate her. Die haben, glaube ich, 2 Tage später gesagt, nee, das ist zu kalt hier, der ist bestimmt tot. Ja, aber im Interview gesagt, der Vater, den was ich gelesen hatte, war, dass er sich immer so leicht ins Boxhorn jagen lässt, dass er immer schnell Angst gekriegt hat und so. Vielleicht war es eine Panikreaktion. Ja, der hat sich doch scheinbar irgendwie mit Hormonen selber behandelt und wollte zum Schiffsarzt gehen und ihm ging es nicht gut und dann ist er irgendwie, ja, verloren. In Schlagkraft mit 3 Russen oder so. Das habe ich auch gehört. Aber, ja, das war die totale Boulevard-Story. Ne? Was, wo wir gerade bei schlimmen Nachrichten des Jahres sind, wer hat sich getrennt? Florian Silbereisen und Helene Fischer, das Traumpaar des deutschen Fernsehens. Jetzt braucht sie nicht mehr so eine Silbereisen. Entschuldigung, den muss ich jetzt einfach einbringen. Also die deutsche Medienwelt war erschüttert, zumindest die bunte. Aber was ich in dem Zusammenhang wirklich krass fand, ist, dass die Frau die 8 finanziell erfolgreichste Künstlerin der Welt war letztes Jahr. What? Also mit allen Nasen wie Beyoncé und Shakira und allem drum und dran war sie die 8 erfolgreichste Künstlerin der Welt, was Umsatz angeht. Kohle. Krass. Das ist schon heftig. Also, ich meine, die hat halt einen großen Markt zu bespielen, da sie halt Deutschland und Russland hat, sozusagen. Ja. Das ist schon da beachtlich. Musst du auch erstmal hinbekommen. Also. Ja, nicht in Sanktionen. Das ist halt wie mit vielem, ne? Was den Leuten gefällt, muss nicht unbedingt das sein, was mir gefällt oder den Kritikern oder so. Ja. Und auch Volksmusik und so ist sehr erfolgreich. Und Leute sind auch bereit, dafür noch mehr Geld zu bezahlen als für andere Musik. Auch nicht persönlich mein Geschmack, aber es gibt ja auch in Oberhausen dieses Festival, Volksmusikfestival, da sind auch fast nur Jugendliche. Also das ist eine Welt, die Volksmusik ist ja noch was anderes als Schlager, ne? Ihr macht ja einen Schlager oder nicht? Ja. Schlager sind ja so zum Beispiel... haben wir häufig keine Schöpfungshöhe, weil die Melodie schon so ausgelutscht ist und so oft benutzt wurde. So. Ja, aber nichts ist so schlimm wie dieses Pseudo-Schlagerzeug, was in Deutschland im Moment überall wächst, wo man bei den Reimen Schüttelfrost kriegt und bei der Geschwätzigkeit der Texte irgendwie. Finde ich nicht so. Ich bin du kriegst nur zu wenig. Ich bin halt eine Fahrt, da war ich in Bayern und dann bin ich mit meinen Eltern zurückgefahren und die hatten so Verkehrsfunkradio an. Bayern 3 oder so ein Scheiß und Südwest. Das war so grausam. Da lief so viel Musik mit deutschen Texten von Leuten, die ich nicht kannte irgendwie. Aber das war alles. Da ist Schlager noch Gold gegen gewesen, wirklich. Ich hatte mir letztens, das ist auch schon mal ein paar Wochen her, da bin ich darauf gestoßen, dass irgend so eine deutsche Mädelsband, die dann halt auf Deutsch gesungen hat, haben sie von den No Angels dieses erste Lied gecovert, Daylight, und haben es dann halt auf Deutsch übersetzt, und das war so schrecklich. Oh Gott, das war dann auch so poppig, schlagermäßig angehaucht. Wer covert No Angels, Alter? Ich komm gerade. Also einfach von der Witz eine deutsche Version machen. Du fühlst so rum, das ist voll gleich Cover. Wer covert Daniel Kübelberg? Weißt du, ich. Und in allen Ernst sein Name und so, aber. Ja, aber Hebel. Ich sehe das Tageslicht in deinen Augen. Das ist doch wahr. Ja, aber das Ding ist, der Song war ja schon erfolgreich. Nur all der ganze Dreck, der danach kam, nicht mehr. Also, die haben ja schon mit dem ersten oder den ersten 2, 3 Songs oder so, haben die ja schon Kasse gemacht. Beziehungsweise der Sender, der dahinter stand, hat Kasse gemacht. Aber, ja. Covern würde ich sowas auch nicht. Die Arbeit ist eine Sache der Ehre, eine Sache des Ruhmes, eine Sache des Mutes und des Heldentums. Das ist alles, was mir dazu einfällt. Ja, das war das offizielle Motto der No Angels. Abgeschrieben am alten Heldendenkmal oder so. I wanna be Kruppstahl in your eyes. Nee. Rammstein könnten mal was von den No Angels. Nee, aber mit dem Geschmack. Ja. Generell, Menschen haben nicht unbedingt einen guten Geschmack. Wenn ihr in den Supermarkt geht, warum kriegen wir da voll oft Früchte, die total scheiße schmecken? So, genauso das Obst, das hatte früher mehr Geschmack. Oder meine Geschmacksnerven lassen vom Schnaps nach. Aber früher hat das anders geschmeckt. Und mittlerweile hast du so komisch hingezüchtetes Massenobst, wo ich mir manchmal denke, so, eine Mensch, der im Supermarkt hin und her wandelt, der muss einen furchtbaren Geschmack haben. Weil sonst wird das doch nicht hier. Ja, mehr Wasser, ne? Ja, oder ja, guck dir auch so fest durch zum Beispiel. Guck dir Telenovelas und Sitcoms und so einen Scheiß an. Also, das ist für mich sowas, wo ich davor stehe und mir denke, Alter, das ist so belanglos und so doof. Das hält seinem Kopf dich aus. Ja. Ja, und die sind jetzt schon irgendwie bei doppelt so vielen Folgen wie die Lindenstraße oder so. Ja, ich hoffe, ihr seid auch angemessen traurig, dass die Lindenstraße in ein paar Jahren dann wirklich endgültig vorbei ist. Ja, dann wollte ich schon auf die ganze Wiederholung. Das Tolle ist, als das aufkam, habe ich direkt gegenüber von meiner Schule gewohnt in der Lindenstraße. Was glaubst du, wie lustig das am Anfang war? Wenn ich irgendwo meine Adresse angeben musste. Ah, Lindenstraße, sehen wir sie im Fernsehen. Ich erschieße sie alle. So ein Running Gag, der kann schon ganz schön nervig werden, ne? Aber hattest du denn keine, wie heißt sie? Ilse Klingen oder was? Nee. Ja, aber ich stehe im Arzt. Nee. Aber ich meine, also die einzigen zwei Sachen, die ich in der Richtung gelten lasse, sind Dallas und Denver, weil das sind so Archetypen. Ich habe Denver Clan komplett geschaut. Allerdings erst in der Wiederholung. Da war ich im Zivildienst und es war so, das lief im Frühstücksfernsehen. Und wir haben jeden Morgen zu der Zeit Pause gehabt. Und deswegen waren wir dann irgendwann alle völlig im Denver Clan-Fieber. So war das damals, als es nur drei Programme gab. Nee, das war schon später. Was da noch passiert ist in so Serien, im Gegensatz zu Lindenstraße. Ja, wenigstens noch mal ein Helikopter explodiert hier und da. Ja, da hatten wir Alarm für Cobra 11 später, ja? Ich habe, um noch mal aufs Spiel kurz zu kommen, ich habe Broforce die Tage gespielt, kennt ihr das? Ja. Das ist ziemlich lustig, so ein kleiner Run-and-Gun-Shooter, in dem du dich immer wieder neu inkarnierst. Und zwar in irgendwelche Actionhelden der 80er Jahre mit leichten Veränderungen um rechtliche Streitigkeiten. Sehr, sehr schön, sehr spaßig, sehr chaotisch. Macht auf jeden Fall Spaß. Ist eigentlich fast eher ein Puzzlespiel als ein Shooter. Aber für alle Leute, die so auf MacGyver und Rambo und was war noch dabei, Walker Texas Ranger und Blade und wer da noch alles parodiert wird. Schon ein lustiges kleines Spiel. Ja, MacGyver haben sie ja sogar neu aufgelegt. Und das kann das beschreiben mit einer Frau. Das ist total lächerlich, aber es ist so, es nimmt sich selber überhaupt nicht ernst. Es ist fast wie eine Satire auf die ursprüngliche Sendung. Aber halt auch genauso mit Missionen und ja. Ich habe die ursprüngliche Sendung auch immer eher als so eine Art Satire gesehen. Ich habe die ursprüngliche Sendung nie gesehen. Ich kenne das nur von den Simpsons. Ich habe mal eine Szene gesehen, wo er irgendwie am Laptop rumfummelt und dann hat er hinterher einen Jetski unterm Arsch. Aber es lustig ist auch irgendwie, wie sich so Sachen von einer Fernsehserie über die Simpsons in ein Meme verwandeln und fertig. Ja. Und heute kennen die Kinder nur noch das Meme und gar nicht mehr das, was dahinter steht. Ist auch verrückt, oder? So. Wie mit der Diskette, so, ne? Das Speicher-Icon. Stimmt. Ja, aber da frage ich mich dann, fehlt dann nicht auch irgendwann dann der Rest von dem Unterbau? Und da frage ich mich dann, kann das gut für die Gesellschaft sein, wenn du den gesamten Allgemeinbildungsunterbau einfach weglässt und sagst, das findest du im Internet? Ja. Genau, was passiert denn jetzt, wenn sich irgendwelche Kinder die alten Simpsons-Folgen angucken und da ist auf einmal der Apu und die können damit gar nicht umgehen? Ist er wirklich weg? Das wäre schrecklich. Ja, der ist weg. Die kriegen Albträume. Oh Mann. Das war doch der einzige und letzte Ausländer, den sie noch hatten, oder was, bei Simpsons? Jetzt ist das eine rein weiße Serie, oder was? Oder vertue ich mich? Ist da noch nee, Doktor, ach nee, Dr. Hibbert ist auch tot, ne? War das mit dem Schotten, den Hausmeister, ist der noch da? Der zählt nicht, der ist weiß. Ja, es gibt auch noch Bumblebee Man, den Mexikaner, der stimmt, immer nur ay ay ay mi caracho irgendwas ruft. Und da ist, es gibt dann noch ganz viele andere Stimmen. Den nicht verboten, oder was? Der muss drin bleiben als stiller Protest. So. Der muss drin bleiben als stiller Protest gegen Trumps Idee mit der Mauer. Ganz einfach. Das ist das, ja, deswegen muss er da bleiben. Crusty der Clown, ne? Ich sag nur, was der für einen Hintergrund hat, könnt ihr euch denken. Herschel Krustowitz. Oder Krastowski. Guck mal, Papa, haha, jetzt redet er in seiner Clownsprache. Das ist so. Und Mauer hat auch Migrationsentschuldigung. Genau, sowas lassen die alles drin. Aber der Apu, der immer positiv dargestellt wurde, der wurde ja nie irgendwie als Witzfigur dargestellt. So übertrieben, aber immer im positiven Licht, meiner Meinung nach. Ja, ne, der hatte, also das Schlimmste, was man sagen kann, gut, der hat irgendwie 9 Babys gehabt mit seiner Frau und der hat die schon als Babys dazu gezwungen, in seinem Laden zu arbeiten. Okay. Ja, komm, ich aber erinnere das mich, Schlimmste, was er gemacht hat. Ich erinnere mich an eine Folge, wo die ganzen Männer aus Springfield dann nachher irgendwie sauer waren, weil Apu zu Valentinstag irgendwie allen wirklich Scheiß aufgefahren hat für seine Frau und alle Männer, du kannst das doch nicht machen. Das fand ich, das war auch eine tolle Folge. Aber mein Lieblingssatz von ihm ist immer noch: Gehen Sie lieber nicht in den Spannungsraum, da ist doch zu viel Spannung. In der Folge, als die Flanders Haus wieder aufbauen nach dem Tornado. Und ja, Flanders stehen dann so die Haare hoch. So. Das ist eine meiner Lieblings-Apu-Szenen. Doch, auf jeden Fall. Aber die Folge ist sowieso eine der besten von allen. Weil komplett durchtickt, der gute Ned. Ja, stimmt, das Haus ist dann nachher krumm und schief, oder? Ja, ja, weil die natürlich Humor so, ja, wir bauen es wieder auf. Und so, vielleicht ist es hier etwas eng. So. oder Nats Lisa fragt, Lisa Simpson, Springfields Antwort auf eine Frage, die nie gestellt worden ist. So. Ach, das waren die Simpsons mal gut, ey. Schon echt traurig. Aber doch, das jetzt auch, ja, aber auch. Wie lange in Sachen, denn mit? Nee, aber in Sachen Referenz, also in kultureller Referenz, was da hilft, ist das Buch The Western Canon, The Books of School of the Ages von Harold Bloom. Das ist ein ganz gutes Buch. Der stellt da 26 verschiedene Schriftsteller vor, die innerhalb der westlichen Zivilisation relativ wichtig sind. Und er lehnt auch die School of Resentment ab, welche inkludiert feministische literarische Kritik und marxistische literarische Kritik, die Lacanians, der neue Historizismus und die Konstruktivisten und die Semioticians. Sehr gutes Buch. Der Western Canon, The Books of School of Ages. Und erwähnt ja auch Matt Groening, oder wie kommt jetzt da drauf? Nein, weil doch der Mars meinte doch, dass die Referenz fehlt. Und in den Simpsons kommen auch Referenzen in die Richtung vor, nicht nur mit MacGyver. Also wisst ihr, ich meine nur, William Shakespeare ist fast so wichtig wie MacGyver. So, da habt ihr es. Ja, die Simpsons haben das ja mehr oder weniger erfunden oder waren zur richtigen Zeit am richtigen Ort, um dieses Popkultur- Meme-Ding richtig zu einem integralen Bestandteil zu machen. Und völlig überdreht hat es ja dann Family Guy, wo es wirklich nur noch darum ging, eine Anspielung nach der nächsten zu reißen. Tja, und die Simpsons haben sich ja auch ein paar Mal im Stil verändert. Ich muss sagen, die letzte Staffel, die war sehr seltsam. Vielleicht waren da andere Schreiber oder andere Regisseure, oder es war einfach sehr seltsam. Nicht im typischen Simpsons-Stil, und ich dachte mir, toll, jetzt haben die schon wieder den Stil geändert, aber die aktuellen Folgen sind wieder im alten Stil, also in dem modernen Stil, sag ich mal. Ja, und ein bisschen frecher und so, ne? Ich ja, also wer jetzt mit der letzten Staffel aufgehört hat, die Simpsons zu gucken, was ich verstehen konnte, ich habe die teilweise auch gar nicht zu Ende geguckt, die Folgen, weil die einfach so komisch waren, so vom Stil her, ich habe immer am Anfang der Folge gedacht, das ist so, okay, das ist irgendwie ein Traum, weil alle sich so komisch verhalten und komisch sprechen und sich auch nicht so verhalten, wie sie sich normalerweise verhalten irgendwie. Ja, Marge ist ja ein Stereotyp, genauso wie Lisa, Bart, die sind ja alle so totale Stereotype Deswegen funktioniert die Sendung ja so gut, weil alle immer ihr Klischee bis zum Maximum erfüllen. Ja, und ja, deswegen gibt es die Staffel jetzt ja, die Serie jetzt ja über 30 Jahre schon. Und ist immer noch gut. Ja, Simpsons. Ja, oder wieder gut, ne? Also ich fand zum Beispiel den Film, den sie gemacht haben, einen Tiefpunkt. Ich fand auf jeden Fall die letzte Staffel der absolute Tiefpunkt. Die war einfach nur seltsam. Ich habe aufgehört, das zu gucken nach der Folge mit Lena Dunham. Ja, solche Sachen halt dann auch irgendwie, ne? Also der Niedergang von den Simpsons hat mit der Folge angefangen, wo Armin Tomsarian das erste Mal auftritt. Das ist dieses Skinner-Doppelgänger-Agenten-Geschichte, genau. Oder? Weißt, jedes Mal waren die Charaktere richtig schön entwickelt und richtig schön durchdacht und du hattest so Witze, die so einen dreistufigen Effekt haben, also weißt du, wo du einfach einen Witz in einem Witz in einem Witz hast, wo du jetzt einmal Slapstick hast, dann einmal einen Wortwitz und dann einmal noch eine Referenz, sodass du in jeder Szene so durchaus eine hohe Informationsdichte an Witzen hast und irgendwie seit der Serie war irgendwie, seit der Folge mit Armin Tomsarian ist irgendwie so der Ideenreichtum immer weiter runtergegangen und auch das Slapstickhafte ist mehr und mehr rausgekommen. Und vorher war das irgendwie so geschrieben, dass es ein Kind und ein Erwachsener gucken kann und dann war es irgendwann nur noch so irgendwie ohne Liebe gemacht. So. Jetzt sind wir bei den anderen Medien. Ja, aber das ist der Unterschied zwischen den klassischen Simpsons und den modernen Simpsons. Aber das, was die letzte Staffel gemacht haben, war nochmal eine Stufe krasser, abstrakter davon. Wirklich sehr seltsam. Ja, der Homer hat sich überhaupt nicht wie Homer Simpson benommen. Die Lisa hat sich überhaupt nicht wie Lisa Simpson benommen. Ja, der Homer war auf einmal teilweise richtig intelligent, die Lisa teilweise so doof wie der Homer oder so. Also wirklich total seltsam. Naja. Hat jemand die neue Serie bei diesem Grilling gesehen? Die Netflix-Serie, nee, habe ich noch nicht gesehen. Medieval oder wie das heißt. Man traut sich kaum irgendwie. Weil. Ja. Wenn sie einem da auch nur wieder die aufgewärmten Fantasy-Klischees servieren, danke. Und der nächste, bitte. Und diese Serie, wo sie den Spacey abgesetzt haben, die soll ja auch scheiße geworden sein danach, ne? Wie hieß das? House of Cards oder was? Die Story war einfach auserzählt. Und die mussten es irgendwie am Laufen halten. Ja, House of Cards. Die Originalserie, weil auch das ist ja nur ein Reboot, ein Remake, die war 2 Staffeln lang. 2 Mini-Staffeln. Also ich glaube, 12 Folgen insgesamt oder so. Und deutlich besser. Aber, und im Großbritannien. Aber das Ding ist halt auch bei House of Cards, was willst du da noch oben drauf machen? So, der Präsident, der einen Mord verursacht und so, also wirklich selber eine Journalistin tötet und so. Weißt du, was willst du da noch oben drauf machen? Wie die Story noch weiter eskalieren kann? Weißt du, ich meine, es war ja an sich am Anfang okay. Erst wie er Vizepräsident wird, ja, dann wie er Präsident wird. So, dann ist er eigentlich am Höhepunkt und dann hätte man die Serie aufhören können und es wäre einfach, hätte gar keine Kritik gegeben. Dann habe ich auch aufgehört, die zu gucken. Eine Staffel, wo er Präsident ist, ja, und das war schon der erste Stretch, ja, und jetzt die Frau halt als Präsident dann, so, und ja. Und eine Frau als Präsident, das geht beim Price gar nicht. Ja, und soweit ich das gehört habe. Das hätte Sinn gemacht, wenn sie in der letzten Staffel das gemacht hätten, dass die Frau ihn absägt. Soweit ich das gehört habe, ging es bei der letzten Staffel auch nur um Gleichberechtigung und irgend so ein Bullshit. Ja, sie hat auch wieder bei der kulturellen Wandel. Kann man sich geben und danach aufhören zu gucken, dann hat man nichts verpasst. Aber ich werde in der letzten Staffel einen weichen Spot in meinem Herz für Robin Wright haben. Seit Princess Bride damals. Princess Bride? Braut des Prinzen? Sagt euch das was? Ja, natürlich. Eine sagt ja, natürlich. Aber ich fand Jasmine Minister gut. Ach, Leute, ihr müsst den Film gucken, der ist voll schön. Der ist voll toll. Einer der lustigsten, liebevollsten Filme, die ich kenne. Du hast meinen Vater getötet. Schön. Du bist du des Todes. Unvorstellbar. Kennt einer von euch Yes Minister? Minister ist gut. Satire aus den 80ern. Auch nehmen. Ich kenne das, aber ich habe es nicht gesehen. Ah. Den habe ich in der Videothek früher in meiner Hand gehabt, ein paar Mal. Videotheken. Wie erklärst du Kindern von heute eigentlich, was eine Videothek ist? Ja, da würde mir schon was einfallen. Aber, ja. Das gibt es eben nicht mehr, da brauchen wir nicht erklären. Das ist wie Netflix, nur in 3D. Zum Reingehen, ja. Ich würde da einfach zu meiner Tochter sagen, schau mal zu. Früher, als die Gummistiefel noch aus Holz waren, da waren die Filme noch aus Plastik. Und da muss man dort in den Laden gehen. Und wisst so, und dann, das geht schon, wisst so. So bildlich vorstellen, weißt du? Schon gut, dass Nokia damals die Gummistiefel erfunden hat aus Gummi, ne? Ja. Ja, das war Nokias Originalgeschäft. Ihr ursprüngliches Business. Gummistiefel. Ja gut, Audi hat, glaube ich, früher Maschinen gebaut, also von daher. Audi ist das nicht entstanden aus Horch? Aus dem Autobauer Horch? Mhm. Ja. Das ist im Audi ist nämlich das Lateinische für höre. Ja, das ist auch schon Autobauer. Das danke ich mal. Ich danke hiermit an dieser Stelle meinem Lateinlehrer. Dass ich sowas weiß. Latein ist gut und wichtig. Dekliniere das nochmal von vorne jetzt. Latein ist tot. Ja, Sic semper semia. Ja, Latein ist tot, aber es ist die Wurzel von so vielem anderen. Aber wir machen Reboot und wir haben den ganzen alten Scheiß gemacht. Latein 2. Jetzt mit noch mehr Filmen. Jetzt feministisch. Boah, da hätte ich einen guten Titel. Status Quo, Quo Vadis. Haha. Oh, das Quo Vadis ist natürlich auch so ein Film, den man an Weihnachten schön eingemummelt auf dem Sofa mit einer Decke. Peter Ustinov. Oh. Tigelinus, bring mir meine Leier. Oh. Gab's da so einen blöden Spruch zu, ne? Quo Vadis? Wo gehst du? Ins Kino. Was läuft denn? Quo Vadis? Was heißt das? Wo gehst du? Und wo gehst du? Kino. Oh. Warte, da habe ich noch ein viel besseres. Ich habe gestern auf meinem Handy einen Flugzeugmodus angemacht und ich musste trotzdem laufen. Ich habe auch Medion Mobile, ne, auf dem Telefon. Stehe ich vor mir, aber ich habe trotzdem keinen besseren Empfang, ne? Das ist gut. Ach so. Ja, meine Tochter hat mich vorhin gefragt, hey Papa, wo ist das Teil zum Kartoffelschälen? Da meinte ich, jetzt ist noch was zu einkaufen gegangen. Oh mein Gott. Wenn du deiner Tochter direkt eine wichtige Gegenfrage stellen soll, was hältst du denn von diesen bösen Kulturmarxisten? Das ist eine gute Frage. Ja. Sowas mit Kartoffelschälen geantwortet. Die ist noch zu klein zum Kartoffelschälen, ja? Mein Gott! Und ich kann mir auch Kinder einteilen. Wofür hat man denn sonst Kinder? Also für Kartoffelschälen vielleicht? Abel Nahasa Pima Petilon. Der zwingt die Kinder auch in seinem Laden zu arbeiten. Wahrscheinlich hat er so eine kleine Chip-Factory zu Hause. Und an den anderen Tag war ich mit meiner Tochter, war ich draußen und mit meiner Frau ein bisschen spazieren gegangen. Wir haben extra einen Drachen mitgenommen, wollen den Drachen fliegen lassen. Und meiner Frau ist noch was eingefallen, die muss noch schnell wieder nach Hause, weil sie Herd vergessen hat auszumachen. Und dann meinte meine Tochter zu mir, und können wir jetzt den Drachen endlich fliegen lassen? Dann meinte ich, nee, aber Mama ist schon gegangen. Nein. Ich hoffe, die Mutter deines Kindes hört diesen Stream nicht an. Die war doch kein Deutsch. Einen habe ich noch. Komm rein in die Klinik. Sagt, Herr Doktor, ich habe Haarausfall. Sagt der Doktor, ja, das sehe ich, aber das sind Sie falsch, Sie müssen in die Reha-Klinik. Ach, kommt schon. Wo hast du denn gelesen? In der Bäckerblume? Nein. Nein, in der Apotheken. Genau. Show. Die Rentner Bravo da hat gelesen. Rentner Bravo ist gut. Ist jetzt gut. Soll ich noch einen erzählen? Nein. Jetzt wisst ihr auch, wo wir immer unsere guten Titel herbekommen. Ja, woran? Ebe schlägt was vor und dann denke ich mir was Besseres aus. Ja. Ja, Kinder, ich glaube, wir sind dann auch soweit mit der mit dem Weihnachtszauber, oder? Habt ihr unseren Zuhörern noch was zu sagen? Einen klugen Satz irgendwie, so, wisst ihr, so. Morgen, Kinder, wird's was geben. Also entweder vom Krampus oder eins in die Fresse, ne? Wir verstehen uns. Staat und Kirche trennen. Die Arbeit ist eine Sache der Ehre, eine Sache des Ruhmes, eine Sache des Mutes und des Heldentums. Weihnachten. Ich habe aber heute Urlaub. Also bin ich jetzt unmutig und unheldenhaft und ehrlos. Unethisch. Wenn du heute Urlaub hast, dann nennt man das Entfremdung der Arbeit, weil du nicht bei der Arbeit bist. Also, weißt du. Ja, das ist praktisch ein neues Rollenbild. Da musst du erstmal mit Leben zu füllen lernen. Wir danken unserer Gästin, Spooky. Dann gibt es doch mal wieder eine Gurke der Woche, oder wie es hieß. Also erstmal ist Lilly mit ihrem ganzen Familienkram beschäftigt. Also von daher. Wollen wir nicht. Das können wir gleich. Ja gut, Leute, dann bis nächsten Sonntag und ja, schöne Tage. Genau, frohe Weihnachten. Macht euch schöne gemütliche Tage. Schöne Geschenke. Ja, holt euch gut im Kauf der Blank Slate. Tschüss.